Hierauf machten wir Kehrt und brachen auf nach der Steppe auf dem Wege zum Schilfmeere, wie uns Jahwe geboten hatte. Und als wir das Gebirge sei schon eine lange Zeit urzogen hatten, sprach Jahwe zu mir also, ihr habt nun lange genug dieses Gebirge urzogen, schlag die Richtung nach Norden ein. Und dem Volke gib folgenden Befehl, es steht euch der Durchzug durch das Gebiet eurer Brüder, der Söhne Esaus, die in Seir wohnen, bevor, und sie werden sich vor euch fürchten. Aber nehmt euch wohl in Acht, dass ihr nicht Krieg mit ihnen anfangt, denn ich werde euch auch nicht einen Fuß breit von ihrem Lande geben, da ich das Gebirge Seir Esau zum Erbbesitze verliehen habe. Was ihr an Speise braucht, sollt ihr ihnen mit Geld abkaufen, damit ihr zu essen habt, und ebenso sollt ihr auch das nötige Wasser mit Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt. Jahwe, dein Gott, hat dich ja in allem, was du unternommen hast, gesegnet. Er hat für deinen Marsch durch diese große Steppe Fürsorge getragen, 40 Jahre sind es nun, dass Jahwe, dein Gott, mit dir ist, an nichts hat es dir gefehlt. Indem wir nun von unseren Brüdern, den Söhnen Esaus, die ihre Wohnsitze in Seir haben, den Weg in der Steppe von Elat und Eziongeber weg weiterzogen, marschierten wir weiter in der Richtung nach der Steppe Moabs. Da sprach Jahwe zu mir, befehde die Moabiter nicht und lass dich in keinen Krieg mit ihnen ein, denn ich gebe dir von ihrem Lande nichts zum Eigentume, da ich A den Nachkommen Lots zum Erbbesitze verliehen habe. Die Emiter wohnten vor Zeiten darin, Leute so groß, zahlreich und hochgewachsen, wie die Enakiter. Auch sie galten für Rebhäuter, wie die Enatiter, und die Moabiter nannten sie Emiter. In Seir aber wohnten vor Zeiten die Horiter, an deren Stelle setzten sich die Söhne Esaus fest, nachdem sie sie vertrieben und ausgetilgt hatten, gerade wie die Israeliten mit dem Lande verfuhren, das ihnen Jahwe zum Erbbesitze verliehen hatte. Macht euch nun auf und überschreitet den Bach Saret. Da überschritten wir den Bach Saret. 38 Jahre waren wir unterwegs von Kadesbarnea bis zur Überschreitung des Baches Saret, bis das ganze Geschlecht, die kriegstüchtige Mannschaft, aus dem Lager weggestorben war, wie Jahwe ihnen geschworen hatte. Die Hand Jahwes hatte selbst noch mitgeholfen, um sie bis auf den letzten Mann aus der Mitte des Lagers zu vertilgen. Alle kriegstüchtige Mannschaft war nun aus dem Volke hinweggestorben. Da redete Jahwe mit mir also, du bist jetzt auf dem Durchzuge durch das Gebiet der Moabiter, durch A, begriffen und wirst in die nächste Nähe der Ammoniter kommen, befehde sie nicht und iass dich nicht mit ihnen in Streit ein. Denn ich werde dir von dem Lande der Ammoniter nichts zum Eigentume geben, da ich es den Nachkommen Lots zum Erbbesitze verliehen habe. Es gilt gleichfalls als ein Land der Rebhäuter, vor Zeiten wohnten Rebhäuter darin, und die Ammoniter nannten sie Samsumiter. Es waren Leute, so groß, zahlreich und hochgewachsen, wie die Enakiter. Jahwe aber vertilgte sie vor ihnen, so dass sie ihr Land einnahmen und sich an ihrer Stelle niederließen bis auf den heutigen Tag, wie er auch für die Söhne Esaus Set, die Seir bewohnen, indem er die Horiter vor ihnen vertilgte, so dass sie ihr Land einnahmen und sich an ihrer Stelle niederließen bis auf den heutigen Tag. Auch die Aviter, die in Gehüften bis nach Gaza hin wohnten, wurden vertilgt von den Kaftoritern, die aus Kaftor kamen, und diese ließen sich an ihrer Stelle nieder. Brecht nun auf und überschreitet den Arnonfluss. Siehe, ich gebe den Amoriter Sihon, den König zu Hesbon, samt seinem Land in deine Gewalt, beginne die Besetzung und überziehe ihn mit Krieg. Von jetzt an lege ich Furcht und Schrecken vor dir auf die Völker überall unter dem Himmel, sobald sie nur von dir hören, werden sie vor dir zittern und beben. Da schickte ich von der Steppe Kedemot aus Gesandte mit folgenden friedlichen Worten an Sihon, den König zu Hesbon, ich wünsche dein Land zu durchziehen, will aber immerfort nur auf der Straße bleiben, ohne zur rechten oder zur linken abzubiegen. Nahrungsmittel sollst du mir für Geld verkaufen, damit ich zu essen, und Wasser sollst du mir für Geld liefern, damit ich zu trinken habe. Um nichts, als um den Weg für meine Füße zum Durchzug ersuche ich, das haben mir ebenso die Söhne Esaus, die in Seir, und die Moabiter, die in A wohnen, gestattet, bis ich über den Jordan in das Land hinüberziehen kann, das Jahwe, unser Gott, uns verleihen will. Aber Sihon, der König zu Hesbon, weigerte sich, uns den Durchzug zu gestatten, weil Jahwe, dein Gott, seinen Sinn unbeugsam und sein Herz verstockt gemacht hatte, damit er ihn in deine Gewalt gebe, wie es jetzt gekommen ist. Da sprach Jahwe zu mir, siehst du, ich habe dir bereits Sihon und sein Land preisgegeben, beginne nun mit der Besetzung, um sein Land in Besitz zu nehmen. Und als Sihon mit seinem gesamten Kriegsvolke gegen uns ausrückte, um uns bei Jahaz eine Schlacht zu liefern, gab ihm Jahwe, unser Gott, uns preis, so dass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem gesamten Kriegsvolke besiegten. Damals nahmen wir auch alle seine Städte ein und vollstreckten in jeglicher Stadt an Männern, Weibern und Kindern den Bann, niemanden ließen wir entrinnen. Nur das Vieh und den Raub aus den von uns eingenommenen Städten behielten wir für uns als Beute. Von Aroer am Ufer des Arnonflusses und von der Stadt im Tale bis nach Gilead war kein fester Platz, der uns zu steil gewesen wäre, alles gab Jahwe, unser Gott, uns preis. Nur ließest du das Land der Ammoniter unberührt, alles, was sich zur Seite des Jabokflusses befindet, die Städte im Gebirge und alles, was Jahwe, unser Gott, verboten hatte.